Erster Jakob sah Esau mit 400 Männern kommen. Er verteilte die Kinder auf Lea, Rahel und die Mägde. Zweiter, er stellte die Mägde nach vorne. Lea kam in die Mitte. Rahel und Josef waren ganz hinten. Dritter, Jakob ging vor allen anderen her. Er verbeugte sich siebenmal tief vor seinem Bruder. Vierter, Esau lief zu Jakob und umarmte ihn. Er küsste ihn und beide weinten. Fünfter, Esau sah die Frauen und Kinder. Er fragte, wer ist das? Jakob sagte, das sind die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Sechster, die Mägde und ihre Kinder kamen näher. Sie verbeugten sich vor Esau. Siebter, dann kamen Lea und ihre Kinder und verbeugten sich. Danach kamen Josef und Rahel und verbeugten sich auch. Achter, Esau fragte, warum hast du mir die Tiere geschickt? Jakob sagte, ich wollte, dass du gut zu mir bist. Neunter, Esau sagte, ich habe genug, mein Bruder. Behalte deine Tiere für dich. Zehnter, Jakob sagte, nein, bitte nimm mein Geschenk. Ich freue mich, dich zu sehen. Du bist sehr gut zu mir. Elfter, bitte nimm mein Geschenk an. Gott war gut zu mir und ich habe alles. Jakob bat ihn so lange, bis Esau es nahm. Zwölfter, Esau sagte, lass uns jetzt zusammen weitergehen. Ich gehe vor dir her. Dreizehnter, Jakob sagte, die Kinder sind noch klein. Die Tiere sind müde. Wenn wir zu schnell sind, sterben sie. Vierzehnter, geh du bitte voraus. Ich komme langsam nach. Ich achte auf die Kinder und die Tiere. Wir sehen uns in Seir. Fünfzehnter, Esau wollte einige Männer bei Jakob lassen. Jakob sagte, das ist nicht nötig. Ich bin froh, dass wir Frieden haben. Sechzehnter, so ging Esau an diesem Tag zurück nach Seir. Siebzehnter, Jakob zog nach Sukkot. Er baute dort ein Haus und Hütten für sein Vieh. Deshalb heißt der Ort Sukkot. Achtzehnter, Jakob kam sicher in der Stadt Sichem an. Das ist im Land Kanaan. Er baute sein Lager vor der Stadt auf. Neunzehnter, er kaufte das Feld, auf dem sein Zelt stand. Er bezahlte den Söhnen von Hemo 100 Silberstücke. Zwanzigster, er baute dort einen Altar für Gott. Er nannte ihn, Gott ist der Gott Israels.